Und das ist ein Teil von diesem ganzen Thema, dass wir unser Gebiet strategisch beeinflussen. So we talk about unity, about prayer. Wir haben geredet über Einheit, über Gebet. But also the equipping of the believers, of the saints. Und es geht auch darum, dass die Christen, die Gläubigen, ausgerüstet oder zugerüstet werden. As Paul says, for the work of service. Wie Paulus sagt, für den Dienst, für das Dienen. Another thing is one of the big changes that God is calling for, particularly in the continent of Europe. Und ich glaube, das ist eine der größten Veränderungen, die Gott hervorrufen möchte, speziell auf unserem Kontinent Europa. That we understand that the ministry gifts Ephesians 4 are here to train the saints, to equip the saints for the work of service. Dass wir erkennen, dass diese Dienstgaben in Epheser, dass die hier sind, um die Heiligen zu trainieren, um die Heiligen zuzurüsten, dass sie das Werk des Dienstes tun können. And the work of service is not how to behave when we meet together. Und das Werk des Dienstes, da geht es nicht darum, wie wir uns benehmen müssen, wenn wir uns treffen. It's how to carry the presence of Christ even when we're not together. Sondern wie wir die Gegenwart Christi mit uns tragen, auch wenn wir nicht zusammen sind. As I said before, all in the context of justice. Und wie ich schon vorher sagte, alles im Kontext der Gerechtigkeit. I don't know if you have this song translated into German. These are the days of Ezekiel. You do? No. Okay. Also ich weiß nicht, ob dieses Lied ins Deutsche übersetzt wird. Dies sind die Tage Ezekiels. These are the days of Moses, these are the days of David. Yes. And I was in a conference and I was going to be speaking later and I was waiting and ich began to sing this song. Ich war in einer Konferenz, ich sollte später sprechen und ich wartete da so und sie haben dieses Lied gesungen. And totally to my surprise, total überraschend, as they began the first line, which I think is, these are the days of Ezekiel. Als sie anfingen mit dem ersten Satz, wie sind die Tage Ezekiels? God said to me clearly, these are the days of Amos. Sagte Gott ganz klar zu mir, dies sind die Tage Amos. And I'm raising up an Amos generation. Und ich lasse jetzt eine Amos Generation. Ich bringe jetzt eine Amos Generation. And when you read the book of Amos, und wenn ihr das Buch Amos euch durchliest, so much of it is about the issue of justice. Da geht es ganz oft um dieses Thema Gerechtigkeit. And even the abuse between nations. Und auch der Missbrauch davon zwischen Nationen. So I really believe that God is putting the issue of justice so strongly on his agenda and the agenda of the church. Deswegen glaube ich so stark, dass Gott dieses Thema der Gerechtigkeit betont in der Gemeinde. Yeah. So, what does it mean? It means that there has to be a focus on ministry and events that take place that are focused on transforming our communities. And da muss eine Betonung sein von Sachen, Events, Events, die stattfinden, damit unsere Umwelt, unsere Lokalgemeinde transformiert wird. It's good to have events that impact the church. Of course it is. Es ist gut, solche Ereignisse zu haben, die die Gemeinde beeinflussen. Of course we minister to the church. Natürlich dienen wir der Gemeinde. But all of it must be in the context of we're here to transform our community. Aber es muss alles in dem Kontext stattfinden, dass wir hier sind, um unsere Lokalgemeinde, unsere Umwelt zu beeinflussen. When the church loses sight that we're here to transform the community. Wenn die Gemeinde das aus ihrem Blickwinkel verliert, dass sie auch hier ist, um die Lokalgemeinde zu beeinflussen. I do believe it'll end up becoming fairly sick before too long. Dann glaube ich ganz stark, dass das ganz krank werden wird und nicht lange dauern wird, bis es sichtbar ist, dass es krank ist eigentlich. A church I go to in America, they had the offer of a very good ministry team to come through. Wieder in eine Gemeinde, zu der ich gehe, in den Vereinigten Staaten. And they probably would have gathered thousands of people together. Da kommt ein gutes Dienstteam und da versammeln sich Tausende von Leuten. And the pastor said no. Und der Pastor sagte nein. And when his son heard that he said no, he said, Dad, why did you say no? We had a wonderful time. Und als sein Sohn hörte, dass sein Vater nein sagte, sagte er, Vater, warum hast du nein gesagt? Wir hatten doch so eine tolle Zeit mit diesem Team. And he said, we're not here to have a wonderful time. Er sagte, wir sind nicht hier, um eine wunderbare Zeit zu haben. And he said, we would have had a great event. Und er sagte, wir hatten ein großes Event. But it would not have helped us fulfill what God is asking us to do. Aber es würde nicht uns helfen, das zu erfüllen, was Gott, wozu Gott uns beauftragt hat. I don't like bad events. Ich mag keine schlechten Events. But we can't just live in the realm of good events. Aber wir können nicht nur in dem Bereich von guten Events leben. We've got to see things that equip the church to transform the community. Sondern wir brauchen Dinge, die die Gemeinde ausrüsten, dass sie ihre Umwelt, ihre Pfarrgemeinde transformieren können. And I think one of the big themes. Und ich glaube, einige der großen Themen. Is I think we are going to see ministry gifts repositioned to impact the community. Ist, dass wir Dienstgaben sehen werden, wie sie die Community, wie sie die Lokalgemeinde neu positionieren. Yeah. I am always interested with the beginning of the year. Mich interessiert immer ganz besonders der Anfang eines Jahres. I like to pray at the end of the year, God, what are you going to do next year? Ich mag das einfach am Ende des Jahres zu beten, Gott, was wirst du im neuen Jahr tun? And I like to keep my eyes open at the beginning of the year to see if there are any new patterns. Und ich mag einfach meine Augen offen halten am Anfang eines neuen Jahres, ob ich da neue Muster sehe. And this year at the beginning I was in a city in England. Und am Anfang dieses Jahres befand ich mich in einer Stadt in England. And for me there were two new things. Und für mich gab es da zwei neue Sachen. The first was, I spot that out in that city would come a whole new way of buying houses in the United Kingdom. Ich habe ausgesprochen, dass in dieser Stadt eine vollkommen neue Art Häuser zu kaufen in dem im Vereinigten Königreich aus hervorgehen. It is radically changed the way the houses are bought and sold in England. Und es würde nach und nach die Art und Weise verändern, wie in England Häuser gekauft und verkauft werden. And that's a big thing to say. Das ist echt groß. Da habe ich meinen Mund sehr voll genommen. But part of it is because I've been praying about housing in England for maybe 2 or 3 years. Aber Teil davon war, dass ich schon 2 oder 3 Jahre darüber gebetet habe, über diese Thema Häuser kaufen. I believe God has perspectives on many things, on everything. Weil ich einfach glaube, dass Gott eine Perspektive hat für ganz viele Dinge. In the United Kingdom, people for years have been saying, oh, housing is going to, it's going to go down, go down. Und viele Jahre lang haben die Leute gesagt, dass in England das Wohnen oder das Geld, was man dafür ausgeben will, dass es runter und runter geht. Every year, house prices go up. Aber jedes Jahr sind die Preise für Häuser immer. So when you say experts say, no, it's going to go down. Also sie haben gesagt, nein, es wird runtergehen, die Preise. And it's going up. Und es geht aber rauf. You don't have to pray too much. You're dealing with a stronghold. Also du musst nicht zu sehr beten, um rauszukriegen, dass da irgendwie eine Festung ist. It's eating up more and more of people's finances. Dann ist immer mehr von den Finanzen von Menschen werden eigentlich gebunden dadurch. It's dictating who can live where. Und es diktiert dann, wer wo leben kann. So you have to have a focus on things like that. Also du musst dich darauf fokussieren. Because it's also an issue of justice. Denn es ist ja auch ein Thema, was mit Gerechtigkeit zu tun hat. So that was the first new thing, prophesying into those things. Also das war das erste Neue, das ich da hinein prophezeit habe. And I spoke that on Tuesday night. Und ich habe das am Dienstagabend ausgesprochen. Friday night, someone came to see me. Und Freitagabend kam jemand, um mich zu sehen. And he says that he is looking to prototype a new way of buying houses in that town. Und er hat gesagt, er hat so einen Prototyp, eine neue Art und Weise, wie man Häuser kauft in dieser Stadt. It will take them a year to get it started. Es wird ungefähr ein Jahr brauchen, bis sie damit anfangen können. So they will look to begin in 2007. Also sie werden wohl in 2007 damit anfangen. With a view to a beginning there, but then being affecting the whole nation. Mit der Sicht, dass sie dort anfangen werden, aber dann die ganze Nation beeinflussen müssen. So that was something new, God speaking so strongly into the community. Das war etwas Neues, dass Gott so stark in die Community hineingesprochen hat. And the second new thing, und das zweite Neue, was that the major prophecy we left the city, die Hauptprophezeiung, mit der wir diese Stadt verlassen haben, was not for the church. Da ging es nicht um die Gemeinde, but was for the social services. Sondern es war für die Sozialdienste. And on the Monday morning after we left, Und an dem Montagmorgen, nachdem wir gegangen sind, there's staff meeting for the social services. Gab's da so ein Teamtreffen, Mitarbeitertreffen der Sozialdienste? Was over a copy of the prophecy for them to read. Und ihm wurde eine Kopie dieser Prophezeiung gegeben, dass sie das lesen konnte. That to me gives me a window into where God wants to take us. Das gibt mir so einen Ausblick auf das, wohin Gott uns hinbringen möchte. Of course there will be prophecies for churches. Natürlich wird es weiter Prophezeiungen geben. But I believe the day is coming when we have to think about what's God going to say to the hospital, to the school, to the education, to whatever. Aber ich glaube, dass wir auch darüber nachdenken müssen, was Gott sagen möchte zum Krankenhaus, zur Schule, zur Erziehung. You understand now, how is it going to come? Und ich verstehe, wie wird das passieren? We have to begin to get sight of our community. Indem wir einfach unsere Gemeinde, Lokalgemeinde in unser Blickfeld. We have to see the people of Jesus connecting with that community. Und wir sehen, dass die Gemeinde Jesus sich verbindet mit der Lokalgemeinde. Becomes the bridge over which God can speak. Und dann eine Brücke wird, über die Gott sprechen kann. Let me do one more. Slide, and then we'll stop. Nur noch eine kleine Schleife und dann werde ich hier aufhören und Ihnen meine Fragen stellen. So just to show you how I see the prayer developing. Und nur um euch zu zeigen, wie ich mir das vorstelle, das Gebet sich entwickelt. The base is just the ongoing prayers of the saints. It's so important. Ist die Basis, ist einfach das fortwährende Gebet der Heiligen. Das ist so wichtig. We don't have to be too clever about prayer. Wir müssen nicht ganz total intelligent und clever sein. We don't have to understand about spiritual warfare. Wir müssen geistliche Kampfführung nicht verstehen. Prayer makes a difference. Gebet macht einen Unterschied. In the house where we used to live, our next door neighbors were also Christians. In dem Haus, wo wir gelebt haben, waren unsere Nachbarn in der nächsten Tür, das waren auch Christen. And her background was from a very strong Catholic family. Und ihr Hintergrund, das war eine sehr stark katholische Familie. But it was Irish Catholic, very superstitious. Yeah, the presence of Jesus was there. Es war irisch-katholisch, sehr abergläubisch, die Gegenwart Jesu, die so. But she had come to Christ. Aber sie ist zu Jesus gekommen, ist Christin geworden. And one time she went back to Ireland, to her city, to Dublin. Und eines Tages ging sie zurück zu ihrer Heimatstadt Dublin nach Irland. And she went to knock on someone's door. Und sie ging und klopfte bei jemandem an die Tür. Because she realized that in that house was the only Christians on the street, real Christians. Denn ihr wurde bewusst, dass in diesem Haus der einzige wirkliche Christ lebte an dieser Straße. And she often seen them walking up and down the street. Und sie hatte oft gesehen, wie die auf und ab auf dieser Straße gingen. And years later she knew, of course, what they'd been doing was prayer walking. Und Jahre später erkannte sie, was sie da gemacht haben, dass sie da so Gebetsspaziergänge gemacht haben. So she went back to thank them. Und sie ist zurückgegangen und hat ihn gedankt. And so she told us, I really want to thank you for praying for me and my family. Und sie sagt, ich möchte euch wirklich danken, dass ihr gebetet habt für mich und meine Familie. And you probably don't know, but I've come to Christ. Ihr wisst es vielleicht nicht, aber ich bin zu Christus gekommen. And these Christians who have been prayer walking. Und diese Christen, die da diese Gebetsspaziergänge gemacht haben. Tears began to fill their eyes. Und Tränen fingen an, ihre Augen zu füllen. And they said, this summer we have had so many people who used to live in this street come knock on our door to say we find Christ. Diesen Sommer sind so viele Leute zu uns gekommen, die hier in dieser Straße gelebt haben und haben uns gesagt, dass sie zu Christus gekommen sind. We used to prayer walk this street constantly. Die ganze Zeit haben wir da Gebetsspaziergänge gemacht in dieser Stadt. And never thought there was a response. Und haben niemals gedacht, dass es da mal eine Antwort geben wird. But this summer, one person after another who used to live here come to tell us to find Christ. Aber diesen Sommer eine Person nach der anderen, die hier mal gelebt hat, kam zu uns und haben uns gesagt, dass sie Christus gefunden haben. So, you know, that's just straightforward praying. God bless the street. God come save people. Das ist einfach ganz simples, einfaches Gebet. Gott segne diese Straße. Gott segne die Leute. You know, I have no idea whether that couple had any understanding of demonic powers or history or anything. Ich habe keine Ahnung, ob dieses Paar irgendwas wusste von dämonischen Kräften oder von Geschichte oder irgendwas. But the more strategic area, I think, is something that is based on that or built up from that. Aber ich glaube, dass dieses ganze strategische Bereich aufgebaut ist auf diesem fortwährenden Gebet. And these are just some ideas when we think about, you know, the makeup of the earth, the demography, how the people are. Und hier sind jetzt nur einige Ideen über die Demografie zum Beispiel. You know, how the geography is, all the areas of the geography being covered. Und auch dieser ganze Bereich der Geografie, der hier abgedeckt ist. Just some ideas, you know, the gates, the entry points, the institutions. Die Tore, die Eintrittspunkte, die Institutionen. And then we begin to see that strategically we're covering the area. Und dann sehen wir, dass strategisch wir das den Bereich, das Gebiet einnehmen. Where we begin to see from that basis some prophetic intercession. Und auf dieser Basis darauf ist dann prophetische Fürbitte. And I hope you can see, I'm not trying to say everybody must be involved. Und ich sage nicht, dass jeder daran beteiligt sein muss. We have not time to argue with people and say, you must do it my way, I'm right. Wir haben einfach keine Zeit, uns mit Leuten zu streiten, dass sie es auf meine Art und Weise machen müssen. And then I believe we even get to the place where we see some real strong apostolic proclamations made. Und ich glaube, dass wir dann auch dahin kommen werden, dass wir wirklich sehen werden, dass ganz starke apostolische Proklamationen ausgesprochen werden. When we really do see what is bound on earth is bound in heaven. Und wir wirklich sehen, was auf Erden gebunden ist, das ist im Himmel gebunden. And there's not just a scripture that we quote and try to speak it loudly to convince ourselves. Und das ist nicht nur, dass wir diese Schriftstelle dann zitieren, um uns selber davon zu überzeugen, dass sie stimmt. Mississauga. The city of Mississauga in Canada. Und die Stadt Mississauga in Kanada. They realized that for many years the church had not grown in that area at all. Wurde ihnen bewusst, dass die Gemeinde viele Jahre lang in dieser Region nicht gewachsen ist. And when they went back to see when did the church stop growing? Und als sie dann mal zurückgingen zu dem Punkt, wo die Gemeinde aufhörte zu wachsen, they found it was at the same time that the city of Mississauga came into partnership with a city in Japan. Wurde ihnen bewusst, dass es zur gleichen Zeit stattfand, als die Stadt Mississauga so eine Stadtpartnerschaft mit einer Stadt in Japan eingegangen ist. Und diese Stadt in Japan stand dem Evangelium sehr feindlich gegenüber. The point of that agreement, und Teil dieser Übereinkunft, the church in Mississauga in Canada stopped growing. War, dass die Stadt Mississauga aufhörte zu wachsen. The problem was because the church was not focused on the community. Und das Problem war, weil diese Gemeinde in Mississauga nicht auf ihre Lokalgemeinde konzentriert war. They had no idea really that the agreement had taken place or what the effects would be. Haben sie überhaupt keine Vorstellung von dieser Übereinkunft, die getroffen worden ist und auch von den Einflüssen oder den Ergebnissen davon. But they began to develop these prayer strategies. Aber sie fingen an, diese Gebetsstrategien zu entwickeln. And one of the things they do is every Easter Sunday, they come for specific apostolic proclamations. Und eine der Dinge, die sie tun, ist, dass sie jeden Ostersonntag sich treffen und dann eine apostolische Proklamation machen. And so on this particular Easter Sunday, they made a proclamation about the agreement with the Japanese city. Und an diesem speziellen Ostersonntag haben sie dann eine Proklamation gemacht über diese Übereinkunft, die mit dieser Partnerstadt getroffen. That whatever had come across that was not of God, they refused to allow in the city. Dass was immer damit zu ihnen in die Stadt gekommen ist, was nicht von Gott war, dass sie es nicht erlaubten, dass es noch Einfluss hatte. And whatever God had done in the city of Mississauga, that blessing would flow to Japan. Und was immer Gott in der Stadt Mississauga getan hat an Segen, dass es nach Japan fließen würde, zu dieser Partnerstadt. And two things began to happen. Und zwei Dinge fingen an zu passieren. The church in Mississauga began to grow again. Die Gemeinde in Mississauga fing wieder an zu wachsen. And with through connections to missionaries in the city in Japan, they said there was a shift in the atmosphere, people more open to the gospel from that time on. Und zu Verbindungen, die sie da hatten mit Regierungsleute in dieser Stadt konnten sie rauskriegen, dass dort auch eine Veränderung passiert. So, I spent a little time just trying to focus on prayer, one of the arms, one of the directions. Also ich habe jetzt ein bisschen Zeit verbracht, dass wir uns auf Gebet konzentriert haben, das ist eine dieser Richtungen. Because without prayer, nothing's going to shift. Denn ohne Gebet wird sich nichts bewegen. But what we're not looking at is, oh, it has to be this particular way, or it's not going to work. Aber wir halt nicht danach ausschauen, dass wir sagen, es muss auf diese Art sehen, sonst funktioniert es nicht. We need to keep adding whatever God shows us. Wir müssen dann hinzufügen, was immer Gott uns zeigt. But we're not trying to force everybody into agreeing with us. Aber wir wollen nicht alle zwingen, dass sie da mit uns übereinstimmen. What I'd like to do is stop for a little while, just any questions you might have. Was ich jetzt tun möchte, ist einfach mal kurz anzuhalten und wenn ihr jetzt Fragen habt. What I'm trying to do tonight is lay a foundation. Was ich heute Abend machen möchte, ist so eine Grundlage zu legen. And then tomorrow we'll talk more into the different types of cities and things like that. Und dann reden wir morgen über die verschiedenen Typen von Städten. There's one or two more slides I want to do. That will stop for a moment. Wir werden dann noch so ein, zwei Dias uns anschauen. So. Hat jemand Fragen? Any questions? Or comments? Oder Kommentare? Something that I haven't made it clear. Oder irgendwas, was ich nicht klar gemacht habe? Wenn wir ein Gebiet wohnen, und wir sitzen in einem Area, wo viele mit Akkult sich beschäftigen, wenn wir von und wenn wir für dem Gebiet dann beten, können diese Mächte dann angreifen? Can this house attack? The occult. But it's very heavy, very strong, and we're living there. Sehr stark beeinflusst davon, so if we get involved in the prayer, und du fängst an zu beten, it will then have an effect on me. Ob das einen Einfluss hat auf mich. That's the question. I think number one, when we get involved in warfare, it will have an effect on us. Nummer eins, wenn wir uns mit Kampfführung an Kampfführung beteiligen, dann wird es uns beeinflussen. Because sometimes things get worse before they get better. Denn manchmal werden Dinge schlimmer, bevor sie besser werden. But when I say it's going to affect us, I don't mean affect us in a way that can permanently damage us. Aber ich glaube, wenn ich sage, dass es uns beeinflusst, dann nicht so, dass es uns permanent einen Schaden zufügen kann. Greater is he who is in us than he who is in the world. Größer ist der in uns ist, als der in der Welt ist. But I think what God calls for is that we have wisdom. Aber wonach Gott auch Ausschau hält, ist, dass wir Weisheit haben. And that we don't go overstepping, sensible boundaries. Über die also über die vernünftigen Grenzen hinaustreten. I think some of the safeguards are number one, I believe, is humility. Einige der Sicherheitslinien, die es gibt, ist erstens Demut. Two times in the New Testament we are told to clothe ourselves with humility. Zweimal im Neuen Testament wird uns gesagt, dass wir uns in Demut kleiden sollen. One is 1 Peter chapter 5 and 1 James chapter 4. Erstes ist in 1. Petrus 5 und das zweite in Jakobus Kapitel 4. Both times is in the context of warfare. Und beide Male ist es im Kontext von Krieg, also Kampfführung. What does it say? Because the enemy goes, the devil goes about like a lion seeking whom he may devour. Und bei der ersten Bibelstelle heißt es, dass der Teufel umhergeht wie ein Löwe, sieht, wen er verschlingen kann. So clothe yourself in humility. Deswegen kleide dich in Demut. James, humble yourself under the hand of God. Und Jakobus, da heißt, demütige dich selbst unter die Hand Gottes. Submit to God. Ordne dich Gott unter. And resist the devil. Und widerstehe dem Teufel. So I think humility is absolutely number one. Also Demut ist das Wichtigste. I think secondly is good, healthy relationships. Und zweitens gute, gesunde Beziehung. That we are not trying to prove how strong I am and how sharp I am. Dass wir nicht versuchen zu beweisen, wie stark ich bin, wie scharf ich bin. But that we flow in relationships with other people. Sondern dass wir in Beziehung fließen mit anderen Menschen. I think thirdly that we are looking to see how can we occupy the things that we clear. Und drittens, dass wir versuchen zu sehen, wie wir die Dinge einnehmen können, die wir reinigen wollen. Because I think scripture is very clear in the examples, is that if we shift demonic powers, we have to then fill the vacuum. Denn ich glaube, die Schrift ist darüber ganz klar, dass wenn wir diese Mächte bewegen, dass wir dann das Vakuum ausfüllen müssen. So, prayer goes through different phases. Sometimes it really is, we're going to shift some demonic powers, but we also then sometimes have to pray, God, come fill that with people who will carry your presence. Gebet geht durch verschiedene Phasen und manchmal sieht es so aus, dass wir wirklich diese dämonischen Mächte wegbewegen. Aber dann müssen wir auch dann hineinbeten, dass Gott diesen Raum dann ausfüllt. And I hope also we understand that we have to come in the opposite spirit to what is there before. Und ich hoffe auch, dass uns das ganz bewusst ist, dass wir dann in einen Gegengeist kommen müssen von dem, wie es da vorher war, einen anderen Geist haben müssen. You see, so much of occultism is to gain power for personal advantages. Im Okkultismus geht es sehr darum, dass ich Macht bekomme, damit ich einen persönlichen Vorteil daraus gewinne. You know, at the heart of witchcraft is control, manipulation, domination. Also das Herz von Hexenkraft ist zum Beispiel Kontrolle, Manipulation, Dominanz. Yeah. And so what we have to make sure is we and the body of Christ are coming in the opposite spirit. Sondern wir müssen sich sicherstellen, dass wir als Leib Christi in einem anderen Geist kommen. Otherwise we can be like the sons of Sceva. Sonst können wir sein wie die Söhne von Sheba. Jesus I know. Jesus kenne ich. Paul we know about. Paulus, von dem wissen wir auch. No, a little bit. You are coming in the name of Jesus, but who are you? Und ihr kommt im Namen Jesu, aber wer seid ihr? And they took them and beat them up and threw them out. Und sie haben sie genommen und geschlagen und sie rausgeschmissen. Because they were using the right prayer in the name of Jesus. Denn sie haben die richtigen Gebete benutzt im Namen Jesu. But they were not coming in that spirit of Jesus, the opposite spirit. Aber sie kamen nicht im Geist Jesu, in dem anderen Geist. Now, I think when we do get involved in prayer, also wenn wir uns in Gebet hineinbegeben, particularly into something that is genuinely occultic, im Besonderen etwas, was wirklich okkult ist, then oftentimes it manifests more strongly afterwards. There's trouble and there's disturbance. Dann manifestiert es sich oft hinterher noch mehr. Da gibt es noch mehr Probleme und Störungen. But I believe that if we can hold through, we break through that. Aber ich glaube, wenn wir dann festhalten können, dann werden wir auch durchbrechen. I'm not too discouraged when things are worse afterwards. I'm discouraged when nothing changes. Ich bin entmutigt, wenn es hinterher noch schlechter ist. Dann bin ich nicht entmutigt, aber ich bin entmutigt, wenn sich nichts ändert. I like it when something it looks a lot better. Ich mag das, wenn es so aussieht, als wenn es sehr viel besser ist. Or actually, since prayer has got worse. Oder wenn man betet und dann fängt es an schlechter zu werden. Because I know, because one way or another, we need something. Denn ich weiß, da verändern wir was. We have to push through to get it really right. Wir müssen einfach dranbleiben. So I think, you know, we must never react with fear, but with wisdom. Deswegen glaube ich, dass wir niemals mit Angst reagieren müssen, sondern mit Weisheit. And what the enemy wants to do is to isolate us. Und was der Feind tun möchte, er möchte uns isolieren. You know, when it talks about the weapons of warfare in Ephesians 6. In Epheser 6 spricht es von den Waffen des Kampfwaffen. There is no weaponry to protect your back. Und es gibt da aber keine Waffe, die deinen Rücken beschützt. Because in the Roman army it was the person you left and right and behind you that protected you. In der römischen Armee war es die Person links und rechts und hinter dir, die dich beschützt hat. That's what gave them their defense. Und das hat sie ihnen Verteidigung gegeben. So, you know, I don't know your situation, but I think the fellowship with good, healthy, strong people gives you a strength and a protection. Also ich kenne deine Situation nicht, aber Gemeinschaft mit guten, starken, gesunden Leuten wird dir Schutz geben. Das gibt ja mal ein paar Ideen. Noch etwas? Wie viel der Name für dich? Okay. Any other? I got a question. If I want to start it. On Swam, then it's okay. If, for instance, the Tamil authorities, they make a covenant with another city. You gave this example where the church then kind of jumps in and uses this for good, even though maybe it would be meant for evil. As many die Regierung oder wenn jetzt die Stadtverwaltung diesen Bund macht mit einer anderen Stadt und du hast gesagt, dass dann, so kann man sagen, die Gemeinde da eingesprungen ist und da ist noch was Gutes rausgekommen. What do you do, what does the church do when the town authorities make a covenant with evil spirits? Was macht dann aber die Gemeinde, wenn die Stadtverwaltung einen Bund eingeht mit bösen Geistern? As in Europe, it's in the history very often these covenants are renewed in what we just call the Fox Festival. Wie zum Beispiel in Europa ist es ganz oft so, dass diese Bünde immer erneuert werden in zum Beispiel Volksfesten, was wir Volksfeste nennen. Does the church have the authority to annul covenant that another authority, the term authority, has made? Hat die Gemeinde dann die Autorität, diese Bünde zu nullifizieren, also nichtig zu machen, wenn die Stadtverwaltung sie eingegangen ist? Any other questions? Okay. I think again we have to think long term. Ich glaube, dass wir auch hier wieder langfristig, nachhaltig denken. By that, I don't mean let's have no expectations of anything changing today. Das heißt nicht, dass ich keine Erwartung haben soll, dass sich heute schon was verändert. But I suppose it's a bit like the history has gone so far without the covenants with evil powers. It's going to take time to turn this back. We're going to take the ground back. Nehme an, dass diese Geschichte, das hat so eine lange Geschichte, dass da sogar schon Bündnisse eingegangen sind in einer so langen Abfolge, dass es auch Zeit brauchen wird, um das umzukehren. Now, I do believe it can be turned back, but only turned back if the church begins the process. Und ich glaube sehr, dass das umgekehrt werden kann, aber nur wenn sich die Gemeinde in einen Prozess begibt. I believe it needs to end in the civic authorities renouncing it. Und ich glaube, dass es damit enden muss, dass dann auch die Stadtautorität das wieder ruft. But that's not where it's going to start. Aber da fängt es nicht an. And so I'll try to describe the process a moment, but let's assume we're beginning to get it to turn. You know, the renewals will keep going on year after year. Lasst uns mal vorstellen, dass im Prozess, im Anfangsprozess, dass es umgekehrt wird, dass es jedes Jahr wieder erneuert wird. Aber wenn wir daran festhalten, dass es eine Zeit geben wird, wo sie das wieder sagen werden. Dann wird es auch zustande kommen, dass sie das dann sich wieder, also dass sie das Gegenteil, dass sie es wieder sagen, wieder rufen, genau das Wort. So, I mean, I won't go into the whole process because one is a process and we'd have to be led by God. Möchte mir jetzt nicht mit euch in diesen ganzen Prozess halt eingehen, weil es ist ein Prozess und er muss von Gott geführt sein. And two, some of the process will come out through what we teach. Und zweitens, weitere Prozesse werden sich durch das entwickeln, worüber ich auch lernen werde. But I think first, the church has to find a place of repentance. Aber ich glaube, dass die Gemeinde erst an einen Ort, an einen Platz der Buße kommen muss. Your identification with their community. Dass sie sich identifiziert mit ihrer Ortsgemeinde. Our sins and the sins of our forefathers. Unsere Sünden und die Sünden unserer Vorväter. And I think inevitably when we do that, und unvermeidbar, wenn wir das tun werden, we begin to discover that actually we too have made in measure agreements with the powers. Dann werden auch wir anfangen zu entdecken, dass wir auch in bestimmtem Maß Übereinkünfte mit diesen Mächten getroffen haben. Let's just say it was spirits of witchcraft. Lass uns mal vorstellen, dass es geistliche Hexenkräfte waren. We begin to discover that the church was not into the occult, but it's got a history of control and domination and the like. Dann werden wir vielleicht erkennen, dass wir zwar als Gemeinde nicht in den Okkultismus involviert waren, aber dass es bei uns auch eine Geschichte gibt von Kontrolle und Dominanz. Until we get that out of the church, und bis wir das erstmal raus haben aus unserer Gemeinde, we want really an adequate authority to address the powers in heaven. Werden wir auch keine adäquate Autorität haben, dass wir jetzt die Kräfte in den Himmelsbereich the repentance, we begin to deal with issues in the church. Aber lass uns mal anfangen mit Buße und mit dem, dass wir diese Themen in unserer Gemeinde aufdecken. Then that gives a stronger place to stand. Dann haben wir da auch einen Platz, einen Ort, an dem wir stehen, auf dem wir stehen können, Autorität. And I think that faith will begin to grow, that we can begin to renounce in the heavens. Und dann fängt auch der Glaube an zu wachsen, dass wir das wieder rufen können in der himmlischen Welt. You know, and I think then we begin to see. We're beginning to see a shift. Und dann werden wir auch so eine Veränderung sehen. You know, the shift might start with things as simple as on the night when the festival is going to be renewed. Das fängt vielleicht so einfach an, als wie an der Nacht oder wo eigentlich auf dem Fest, wo dieser Bund nochmal erneuert wird. That you know, there's an absolutely unbelievable thunderstorm and people can't even gather. Und da ist ein unglaubliches Gewitter und die Leute können sich einfach nicht treffen. Yeah, that might be how it begins. So fängt es vielleicht an. Because, you know, I've seen things like that happen. Denn ich habe gesehen, dass solche Dinge passieren. The year 2000. Jahr 2000. January went to the city of Leeds in England. Im Januar gingen wir nach Leeds in England. And you drive on the motorway and you come up the last hill, then you see Leeds all out in front of you. Und du kommst über die Autobahn, über den letzten Hügel und dann siehst du so Leeds vor dir ausgestreckt. But when I came over the top of that last hill, und als ich dann so über die Spitze dieses letzten Hügels kam, my eyes were opened, waren meine Augen geöffnet, and I saw a demonic spirit that had sought to come into the city, or was seeking to come into the city. Dann sah ich so einen dämonischen Geist, der versuchte in diese Stadt Eintritt zu finden, looking to come to the central square in Leeds. Und versuchte auf diesen Hauptplatz in Leeds zu kommen. And this is so strange, but with a purpose, I don't know how to say it, but having sexual intercourse. Mit der Absicht, dass da sexueller Geschlechtsverkehr. To form a bond with the city. Irgendwie Bund eingeht mit der Stadt. And I thought, how, one, is this God? And two, if it is, how do you tell people? Und erstens sagte ich, ist das von Gott? Und zweitens, wie sagst du das denn den Leuten? But after some days, I said to a smaller group, I said, look, I want to share with you what I saw. Nach ein paar Tagen sagte ich zu einer kleineren Gruppe, seht, ich möchte mit euch teilen, was ich gesehen habe. And they said, this is what happened on December the 31st. Und sie sagten, das, ich will euch sagen, wir wollen dir sagen, was am 31. Dezember hier passiert ist. The city council, they gave me the newspaper cuttings, the city council had an effigy of a voodoo goddess called Ezili. Also diese Stadtverwaltung hatte so ein effigy, yeah, like a, also so eine Statue, yeah, yeah, yeah, yeah, so eine Statue von einem voodoo gott. Yeah, the goddess called Ezili. Und dieser Gott hieß Ezili. And they took her all the way up through the east gate of the city, which was the place where the city began. Und sie haben sie diesen ganzen Weg von der Ost, vom Osttor, und dort entstand die Stadt, gezogen. To the place they called the Millennium Square, where they were going to celebrate the year 2000. An diesen Ort gezogen, der Millenniumplatz hieß, wo sie das Jahr 2000 feiern wollten. And the website said, so that she might come there and mate with the city and lay her eggs there. Aha. So dass sie kommen möge und dort die Stadt trifft und dort ihre Eier legt. Now what had happened, the church had not really paid attention that this was going to happen. Und was passiert ist, die Gemeinde hat nicht wirklich darauf geachtet, dass das passieren würde. But the people who were doing the lighting and the sound for the event were Christians. Aber die Leute, die diesen Sound und dieses ganze Licht Zauber da gemacht haben für dieses Event. And they said the whole atmosphere spiritually was so heavy. Dies waren Christen und die haben gesagt, die ganze Atmosphäre war einfach so schwer. They began to pray. Dass sie anfingen zu beten. And they began to pray and the weather completely changed. Und das Wetter hat sich total verändert. They were unable because of the weather to get this goddess into the square. So dass sie wegen dem Wetter gar nicht fähig waren, diese Göttin da auf diesen Platz. The crowd had gathered for this. Und diese Menge, die sich da versammelt hatte dafür. Now they were not happy because it wasn't going to happen. Sie waren natürlich nicht froh, weil das jetzt nicht stattfinden würde. And they were not happy because the weather had turned against them. Und auch weil das Wetter gegen sie umgeschlagen ist. The crowd became restless and the police had to disperse the crowd and send them all home. Und diese Versammlung, die wurde dann ruhelos und dann musste die Polizei kommen und die dann nach Hause schicken und sie auseinanderführen. Yeah, so the event never took place. Also dieses Event ist nie passiert. So you might even see something crazy, like suddenly the weather turns and du magst vielleicht sagen, so dass was verrückt ist, dass auch mal das Wetter umschlägt. You know, year after year it's a washout, because what happens is the ritual the ritual and the rehearsal strengthens the bond. Und was passiert ist eben, dass dieses Ritual, diese Wiederholung, diese Probe, das stärkt immer diese Verbindung. So, but I think it has to begin with the church. Aber ich glaube ganz fest, dass es anfangen muss mit der Gemeinde. And we have to recognize that we have authority, but we have lost so much authority. Wir müssen erkennen, dass wir Autorität haben, aber wir haben so viel davon verloren. But our primary authority is to stand in the gap aber in intercession. Erste Autorität haben wir, dass wir vorstehen und Fürbitte tun. And I think there are some major things in Britain, Germany, that God is looking to turn. Ich glaube, dass in Großbritannien, in Deutschland, in Europa Hauptdinge, die Gott umwandeln möchte. And also some of those go back hundreds of years. Und einige von denen gehen hunderte von Jahren zurück. Yeah. So, and I think as well, we have to understand that when we come to bind something. Und ich glaube, dass wir dahin kommen müssen, dass wir verstehen, dass wenn wir Dinge binden. It doesn't mean some kind of absolute thing of obliterating, causing something to disappear. Dann ist es nicht so eine absolute Sache auswischen, dass wir verursachen, dass etwas total verschwindet. But it's far more to do in Scripture with putting boundaries on something, restricting. Sondern es hat viel mehr damit zu tun nach der Schrift, dass wir Grenzen setzen, dass wir einschränken. So Jesus bound the devil in the wilderness. Jesus hat den Teufel gebunden in der Wüste. But he's still active after that time. Aber er war natürlich immer danach immer noch aktiv. But what has taken place, the binding means now the kingdom of God is invading the kingdom of darkness, not the other way around. Aber was passiert ist, dass jetzt das Königreich Gottes das Königreich des Teufels anfängt einzunehmen. So, I do believe we see things shift like that. Ja, ich glaube wirklich, dass wir sehen werden, wie sich Dinge so verändern. But my plea is always that the major issues have to begin in the church. Aber mein Gebet ist immer, dass die Hauptdinge zuerst in der Gemeinde passieren. And what is in our community will be in the church. Und was in unserer Lokalgemeinde ist, wird auch in der Gemeinde sein. If we've not dealt with it. Wenn wir das nicht wirklich behandelt haben. But maybe as we talk, some of that will come out. Aber wenn wir darüber reden werden, dann wird noch mehr zum Vorschein kommen. Let me just give you some examples of. Möchte euch jetzt einige Beispiele geben. Africa-Europe reconciliation. Zum Beispiel Afrika und Europa und die Versöhnung. In the 1890s. In den 90er Jahren. 1890. 1890, called the Berlin Congress. There was meetings of many European nations, including Russia, including the United States. Das hieß der Berliner Kongress, da gab es ein Treffen von verschiedenen Nationen, Russland, Vereinigten Staaten. There, where there was agreement in terms of the boundaries of Africa and what would take place. Which country would have possession of which nation? Da gab es so Übereinkünfte darüber, welche Nation da die Grenzen wurden gesetzt in Afrika, und es wurde gesagt, welche Nation welches Land in Afrika bekommen würde. That's a whole area that prayer-wise has been pursued probably for the last almost 10 years. Trying to reverse that. Das ist ein Bereich, der so im Gebet vielleicht die letzten 10 Jahre angegangen worden ist, um das umzukehren. Which not ended, but came to something of a conclusion last November in Berlin. Was noch nicht zum Abschluss gekommen ist, noch nicht ganz geendet ist, aber irgendwie einen Abschluss gefunden hat, letzten November in Berlin. Where there was repentance from the European nations were all represented towards the African nations. Wo es Buße gab von allen europäischen Nationen, die da präsent waren gegenüber der afrikanischen, den afrikanischen Nationen. And I do believe that's one of the areas that's had to take place. One, to release Africa to her future, but also to release the European nations. Und ich glaube, dass es eines der Ereignisse war, was passieren musste, nicht nur damit der afrikanische Kontinent in seine Berufung reinkommen kann, sondern auch der europäische Kontinent. And it's always hard to say, well, you know, you're a bigger sinner than I am. Und es ist immer schwer zu sagen, du bist noch ein größerer Sinner. This nation is worse than that one. Oder die Nation ist noch schlimmer wie die. But certainly when you look through the history, you know, the nation of Belgium has been a very big sinner when it comes to the issue of Africa. Aber wenn es um dieses Thema geht, war gerade die Nation Belgien ein sehr großer Sünder bezüglich dieses Themas Afrika. And I don't believe that our real problems are with personally, I don't believe it's with Brussels and the European Union. Ich glaube nicht, dass unsere wirklichen Probleme mit Brüssel und der Europäischen Union zu tun haben. But without some of those issues being dealt with, the African issues. Sondern zum Beispiel dieser ganze Bereich Afrika, mit dem man sich jetzt beschäftigt hat, das behandelt worden. Then we would just see one demonic agenda after another being released eventually out of Brussels. Wenn das nicht passieren würde, dann würden wir wahrscheinlich weiterhin sehen, dass ein dämonischer Plan nach dem anderen von Brüssel ausgehen würde. Some of you will know John Duke in Brussels. And I found it interesting when I was there a few days ago that he said perhaps in Brussels there might be 300 to 400 believers who were born in Belgium. Und er sagte, dass es interessant ist, in Brüssel, da gibt es vielleicht 200 oder 300 Gläubige, die aus Belgien kommen, die wiedergeboren sind. But what you also find in Brussels is the incredible number of African churches. Aber was du auch in Brüssel vorfindest, ist die unglaubliche Anzahl von afrikanischen Gläubigen. Because we're never going to get our inheritance without the help of those that we've sinned against. Denn wir werden niemals unser Erbe einnehmen können, ohne die Hilfe derer, gegen die wir gesündigt haben. In 2 Samuel 21, Vers 3, in 2. Samuel 21, Vers 3, is the story of how there's a problem in Israel because of what Saul did to the Gibeonites. Das ist die Geschichte davon, wie es ein Problem gab in Israel wegen dem, was Saul den Gibeonitern angetan hat. This is a very important principle. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Prinzip. David said to the Gibeonites, "What will I do for you?" Und David sagte zu den Gibeonitern, "Was kann ich für euch tun?" David also sagte zu den Gibeonitern, was soll ich für euch tun? How shall I make atonement that you may bless the heritage of the Lord? Und womit soll ich Sühne tun, damit ihr das Erbteil des Herrn einnehmt? Und bei uns heißt es segnet, also stimmt nicht. Gibeonites have been sinned against. Also gegen die Gibeoniter ist gesündigt worden. They have been wronged. Also ihm hat man Böses getan. But those that have been wronged have an authority to bless. Aber sie sind auch, bei ihnen hat man auch Böses getan, weil sie haben auch eine Autorität zu segnen. That's why I believe in our continent there is blessing to flow from Africa. Und ich, deswegen glaube ich, dass bezüglich unseres Kontinents, da wird sehen, diesen von Afrika. Yeah, the largest churches in the UK are African churches. Die größten Gemeinden in den Vereinigten, im Vereinigten Königreich, das sind afrikanische Gemeinden. I'm not saying the best, you know. I'm not saying the best. Ich sage ja nicht, dass es die besten sind, wer weiß. Who knows what's the best? But they have an authority to bless. Aber sie haben eine Autorität zu segnen. These are just some examples. I remember going to Romania. Nur einige Beispiele. Ich erinnere mich, dass ich nach Rumänien ging. Well, it's just to show you examples of some intercession. Einfach nur einige Beispiele, wo es um Fürbitte geht. We went up into Transylvania. Wir gingen hinauf nach Transsilvanien. And while we were driving there, I had a vision of a battle that took place. Und während wir dahin fuhren, hatte ich so ein inneres Bild, von einer inneren Vision von einem Kampf and the geography where it took place. Und auch die Geografie, das Gebiet, wo es stattfand. So we asked them, is it was there a battle, and this would be the geography. Und wir fragten, ob das ein Kampf gewesen ist und ob das die Geografie ist. So they said it was a very important battle that took place there, and it changed the whole boundaries of the region. Sie sagten, dass dort ein sehr wichtiger Kampf stattgefunden hat und dass es die Grenzen dieser ganzen Region verändert hat. And so we went to the battlefield and we prayed. Und wir gingen dann zu diesem Kampffeld und haben da gebetet. And one of the things we did was we knelt and we poured wine on the ground where blood is being spilled, the blood of Jesus. Also wir haben da Blut auf die Erde gegossen. Wein auf die Erde gegossen. Und das ist Blut Jesu, das reinigen sollte. And after we finished praying, und nachdem wir mit dem Gebet fertig waren, the battlefield, there was a large brothel. Und dann habe ich gesehen, dass da an diesem Kampffeld ein großes Bordell war. And I said that if we had been a difference today, I would not be surprised to see the brothel go. Und if we've been a difference today in praying, I would not be surprised if the brothel has to go. Ach so, also da war wirklich dieses Bordell an diesem Rand des Kampffeldes und er hat gesagt, es würde mich nicht wundern, wenn dieses Bordell dann wirklich verschwinden würde. It had been there for a long time and it was obviously doing a very good trade. Und es war da schon ganz lange Zeit und anscheinend liefen die Geschäfte da sehr gut. But within, I think it was within 6 weeks it had gone. Aber innerhalb von 6 Wochen war es verschwunden. Because a lot of times things that are here, their roots go down way beneath into something else. Denn oft ist es so, Dinge, die hier an der Oberfläche sind, haben auch ganz tiefe Wurzeln, die ganz woanders liegen. I can't say I fully understand the connection. Und ich kann zwar diese Verbindung auch nicht total verstehen. But there clearly was a connection, and once we prayed in one area, it shifted something else. Aber da war wohl wirklich eine Verbindung. Wo wir in einen Bereich reingebetet haben, hat sich auch was anderes total geändert. These are two English towns, Bognor and Littleton. Und die sind zwei englische Städte, Bognor und Littleton. And their history of being of rivalry between them. Und da bestand in der Geschichte immer eine Rivalität zwischen den beiden. Because this one has civic authority over that one. Denn die eine Stadt hat die hatte die Stadtautorität über die andere Stadt. And so things are not often done very fairly. Und die Dinge sind oft nicht sehr fair passiert. But we began to realize the relationship between the church has not been good. Und uns wurde auch klar, dass die Beziehung zwischen der Gemeinde nicht sehr gut gewesen ist. And there's a river that separates the two. Und da gibt es so einen Fluss, der die beiden Städte trennt. So with the people from Bognor, so mit den Leuten von Bognor, we came to the bridge, we walked over the bridge. Kamen wir zur Brücke, gingen dann über die Brücke. We're welcomed by church leaders in Littlehampton. Und sind dann willkommen geheißen worden von Kirchenmitgliedern in Littlehampton. Prayed together, repented. Und wir haben zusammen gebetet, Buße getan. And I think it's 2 years later. Und ich glaube, das war so 2 Jahre später. The civic authorities from here. hat auch die Gemeindeautorität walked over the same bridge ging über die gleiche Brücke to meet the civic authorities of Littlehampton die Stadtverwaltung von Littlehampton to say we have to put our relationships right und zu sagen, wir müssen unsere Beziehungen machen. Photograph. Same place. Gleicher Ort. But the church had to make the pathway first. Aber die Gemeinde musste erst diesen Weg beschreiten. Because the problem in the community was in the church. Denn dieses Problem in der lokalen Gemeinde war auch in der Gemeinde, in der geistlichen. We can't expect the community to go further than the church. Wir können es nicht erwarten, dass die Lokalgemeinde weiter vorangeht als die Gemeinde. In 2004, a team of us were prayer walking from the Oregon border to San Francisco. Da ist ein Team von uns hat so ein Gebet Spaziergang kann man nicht mehr sagen Wanderung gemacht oder Marsch von der Grenze von dem Staat Oregon bis nach San Francisco. And Eureka is a city up in the north of California. Und Eureka ist so eine Stadt, die sich im Norden von Kalifornien befindet. We walked the first week to Eureka. Und in der ersten Woche gingen wir nach Eureka. On the Monday morning of the second week, we then began our journey in Eureka. Und am Montagmorgen der zweiten Woche begann wir dann unsere Reise in Eureka. And the first part of our journey was over a bridge to an island. Und der erste Teil unserer Reise war über eine Brücke auf eine Insel zu. The island is called Indian Island. Und diese Insel hieß Indianerinsel, Indian Island. And a very bad atrocity happened there, I think in the 1860s. Und was sehr schrecklich ist, ein schrecklicher Vorfall ist da passiert in den 1860 rum. What happened was some white people were in a canoe that went onto the island. Was passierte war, da waren weiße Leute in einem Kanu zur Insel. The Native American men were away hunting, so only the women and children were there. So die Eingeborenen, die haben gerade gejagt und da waren nur die Frauen, Männer, ja, und da waren nur die Frauen und die Kinder da. And these white men killed all the people on the island. Und diese weißen Männer haben dann die ganzen Menschen, die sich da eben auf der Insel zu dem Zeitpunkt befanden. No, nobody is ever brought to justice for it. Und niemand ist jemals dafür vor Gericht gekommen. And so virtually every book that writes on Indian history talks about that incident. Und wirklich jedes Buch, wo es um Indianergeschichte geht, da wird über dieses Ereignis geschrieben. And they thought the killer was one survivor, which is a little child in the mist. Und sie haben gedacht, sie haben alle getötet, aber da war ein Überlebender, der ein kleines Kind war. Now, people had prayed on the island before. Und die Leute hatten schon vorher auf dieser Insel gebetet. The church of the area had got behind the tribe who wanted to get the island back. Und die Gemeinde in diesem Bereich stellte sich hinter den Stamm, der diese Insel wieder zurückbekommen hat. But the whole thing was locked up. It goes no further. Aber irgendwie ging es da nicht weiter in dieser Sache. And we like other people before prayed there. Und wie schon andere Leute vor uns haben da gebetet. Again, because it symbolizes the blood of Jesus, we poured wine on the ground and prayed. Wieder, weil es einfach das Blut Jesus symbolisiert, haben wir Wein ausgegossen auf die Erde und haben gebetet. That was Monday morning. Und das war am Montagmorgen. Then we carry on walking. On Wednesday we get a phone call. On Thursday we get a phone call. Und dann fingen wir vor zu wandern und am Donnerstag bekamen wir dann einen Anruf. They said last night, Wednesday night. Und sie sagten letzte Nacht, also Mittwochabend. The city council had met together. Hat sich der Stadtrat getroffen. And they voted unanimously to give the island back to the tribe. Und sie haben anonym abgestimmt, dass sie diese Insel dem Stamm, dem Indianerstamm, zurückgeben. Which is the first piece of territory in all of California ever to be given back. Das ist das erste Territorium in Kalifornien, was jeweils zurückgegeben worden ist. Yeah. Please, what I'm not trying to say is we prayed and it changed. Also es geht nicht darum, dass wir sagen, wir haben gebetet und es hat sich verändert. We prayed and it changed. Sondern wir haben gebetet, es hat sich verändert. And other people have prayed and prayed and prayed. Und andere Leute haben auch gebetet und gebetet. Sometimes it takes one more time. Manchmal ist es nur noch das eine Mal, was fehlt. For the thing to turn. Damit sich die ganze Sache dreht. But the church had been on a journey of reconciliation. Aber diese Gemeinde hatte sich schon auf dem Weg der Versöhnung They'd gegeben. Actually given finances to the tribe. Und sie hatte auch schon dem Stamm Geld gegeben. And eventually the city council had to turn. Und nach und nach hat sich dann auch der Stadtplan verändert. But the story didn't end there. Aber die Geschichte hört dort nicht auf. Because later, the next week, they told us something happened on the Sunday morning. Und später in der nächsten Woche haben sie uns gesagt, dass am Sonntagmorgen sich auch noch was verändert. Into one of the local churches came a woman on the Sunday morning for the first time. In eine der Gemeinden da kam eine Frau am ersten Mal in so einen Sonntagsgottesdienst. And they had to prophesy over some of the visitors, including her. Und sie haben prophezeit über einige der Besucher, auch über sie. And they prophesied that there is something that you have lost and your family has lost for generations that God has just given back to you. Und sie haben prophezeit, dass es da etwas ist, was sie verloren hat und das, was ihre Familie schon Generationen verloren hat und sie werden es zurückbekommen. And she was also deeply impacted with weeping. Und sie war schwer getroffen, sie hat geweint. And after they finished ministering to her, they said, you know, what has been happening? Und nachdem sie aufgehört haben, ihr zu dienen, haben sie gefragt, was ist denn passiert? And she began to give her story that she was the descendant of the only surviving child from the massacre. Und dann fing sie an zu erzählen, dass sie der Nachfahre ist von dem einzig überlebenden Kind, was diesen Überfall überlebt hat. You see, a shift in the land, a shift in the physical land. Seht ihr eine Veränderung im Land, im physischen Land? Brought about a shift spiritually in terms of her life. Hat auch eine geistliche Veränderung in ihr Leben hineingebracht. But it's all because the church got involved. Und alles nur, weil die Gemeinde anfing, sich da zu beteiligen, sich da reinzugeben. Jesus touched the woman. So wie Jesus diese Frau berührt hat. Diese Frau am Brunnen in Samaria. That unlocked the history. Das hat die Geschichte aufgeschlossen. That released the village to faith. Dass dann diese Stadt freigesetzt hat, dass sie zum Glauben kommen konnten. And you maybe give your examples. Und du, da hast du vielleicht auch eigene Beispiele zu erzählen. You know, if we make a difference, there will be a change. Wenn wir einen Unterschied machen, werden wir eine Veränderung hervorbringen. I don't know though, how we really shifted all this and nothing changed. No, it will change. Und ich glaube nicht daran, dass wir sagen, wir haben da was verschoben und dann sehen wir keine Veränderung. Nein, es wird sich verändern. It might not change immediately. Es wird sich vielleicht nicht sofort verändern. We might be the first person on the Indian island to pray, nothing happens. Wir sind vielleicht die erste Person auf dieser Indianerinsel, die beten und es passiert danach nichts. We might be the last people. Aber wir sind vielleicht die letzten Personen. Aber es wird niemals die letzten Personen gehen, wenn es sich auch die ersten Personen gehen. So I do believe places can change radically. Ich glaube wirklich daran, dass Orte sich radikal verändern können. I've seen a little bit in my own hometown. Und ich sehe davon auch ein kleines bisschen in meiner eigenen Heimatstadt. You know, just 3-4 years ago, the newspapers wrote and said, this town is finished. So vor 4 Jahren hieß es in der Zeitung, diese Stadt ist fertig, es gibt keine Zukunft mehr. It will become a ghost town. Es wird eine Geisterstadt werden. It was voted by some of the national papers as having the worst main street in England. Es wurde ausgewählt als von einigen dieser Zeitungen, nationalen Zeitungen in England, dass es eine der schrecklichsten Hauptstraßen Englands hatte. Probably 1 in 3, 1 in 4 of the shops were closed. Jeder dritte oder vierte Geschäft, jedes dritte oder vierte Geschäft wurde geschlossen. Businesses could not prosper. Weil es einfach nicht geblüht hat. But I can take you there today, there is not one empty shop. Und ich kann dich da heute hinnehmen und da wird, und du wirst sehen, es gibt nicht mehr ein leeres Geschäft. The quality of shops there, like they've never been before. Und die Qualität dieser Läden, die ist so, wie es das vorher nie gegeben hat. A hotel is now in the center of the town. Und jetzt ist dann ein Hotel im Zentrum der Stadt. Those are signs. Das sind alles Zeichen. I do believe we see things turn. Und ich glaube, dass wir das sehen werden, wie sich Dinge verändern. My next door neighbor has lived there for maybe a year now. Mein Nachbar, der da vielleicht ein Jahr lebt jetzt. He said to me, my wife and I have always dreamed of living in a place like this. Er sagte, meine Frau und ich, wir haben immer davon geträumt, an so einem Ort wie hier zu leben. Long way to go. Es war ein langer Weg, dahin zu kommen. But I know a little, small evidence that things can begin to change. Aber es ist nur ein kleines, kleines Zeugnis für die Dinge, die passieren können. So I know that we can see a shift in difference. Ich weiß, dass wir das sehen werden, eine Veränderung, einen Unterschied. So Father, we just yield to you tonight. Vater, wir strecken uns aus nach dir heute Abend. We thank you, Jesus, for the days that we live in. Wir danken dir, Jesus, für die Tage, in denen wir leben. We bless you, Jesus, for every testimony from the past. Wir segnen dich, Jesus, für jedes Zeugnis aus der Vergangenheit. Of people, Lord, who have lived, who have died in our nations, who have testified of the gospel of Jesus Christ. Für Leute, die gelebt haben, die gestorben sind in unserer Nation und die Zeugnis gegeben haben vom Evangelium Jesu Christi. But Lord, this is now our time. Aber Herr, das ist jetzt unsere Zeit. This is our opportunity to affect the future. Das ist unsere Gelegenheit, die Zukunft zu beeinflussen. And here we are tonight, Lord God, in Germany. Und hier sind wir, Herr, heute Abend in Deutschland. And Father, we are praying that it will not just be euphoria over a football match, und but Lord God, there will be some signs in these days. Vater, wir beten, dass es nicht nur eine große Euphorie gibt über so ein Fußballspiel, sondern dass es Segen gibt in diesen Tagen. That Father, that this nation can and is turning. Dass diese Nation sich umwenden kann und sich umwendet. Lord God, we want to yield again our nations, our cities to you. Und Herr, wir wollen noch einmal unsere Nation, unsere Städte dir vorhalten. We are asking you, Father, to come in power upon your church. Und wir bitten dich, Vater, dass du in Kraft kommst auf deine Gemeinde. Not simply to give us better meetings. Nicht nur, damit wir bessere Versammlungen haben. But Lord God, in order that we might see communities transformed. Sondern dass wir sehen, dass Lokalgemeinden transformiert werden. We just pray, Father, even over the short time that we're together. Und wir beten, dass sogar in der kurzen Zeit, in der wir zusammen sind, that you would implant vision within us. Dass du eine Vision in uns hineinpflanzt. That you would release even specific strategies. Dass du sogar spezifische Strategien freisetzt. That, Father, we would make a difference not just today, but also into the next generation. So dass wir nicht nur heute einen Unterschied machen, sondern auch in die nächste Generation. So I ask you, Lord, come quicken our thinking, make our thinking alive to God. Und deswegen, Vater, bitte ich dich, dass du unser Denken belebst. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen.